Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Spartacus niedergerungen! Oh Gemach! Wir sind nicht geflohen, wir sind nicht geschlagen. Und wenn sie uns in Bande werfen, wir sind da und wir bleiben da. Und der Sieg wird unser sein. Denn Spartacus. Erwin Piscator liest Trotz alledem. Eine Aufnahme von 1926. Eine flammende, trotzige Siegeshymne der Revolution des Proletariats. Der letzte Artikel, den Karl Liebknecht geschrieben hat, erschienen am Tag seiner Ermordung, am 15. Januar 1919 in der Roten Fahne, dem Parteiorgan der Spartakusgruppe. Und ob wir dann noch leben werden, wenn es erreicht wird, leben wird unser Programm. Es wird die Welt der erlösten Menschheit beherrschen, trotz alledem. Geboren wird Karl Liebknecht gut 47 Jahre zuvor, am 13. August 1871 in Leipzig. Sein Vater Wilhelm ist Vorsitzender der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, die er 1869 zusammen mit August Bebel gegründet hat, einem der Gründerväter der späteren SPD. Während seines Londoner Exils von 1850 bis 1862 hat Wilhelm Liebknecht Karl Marx kennengelernt, bei ihm gewohnt. Friedrich Engels hat er während seines Exils in der Schweiz getroffen. Die beiden werden Karls Taufpaten. In einem Brief schreibt Wilhelm Liebknecht später: Der Kleine gedeiht sehr gut und wird hoffentlich seinen Paten Marx und Engels Ehre machen. Als Kind hat Karl nicht viel von seinem Vater. Der sitzt häufig im Gefängnis oder darf nicht bei der Familie wohnen. Später profitiert er von ihm. Der Berliner Historiker Manfred Scharrer. Als er 1900 in die Sozialdemokratische Partei eintritt, bekommt er sofort ein Angebot zu kandidieren für die Stadtverordnetenversammlung hier in Berlin. Das heißt, die Partei wusste schon, dass man mit diesem Namen punkten kann, und Karl Liebknecht wusste das auch. Am 18. Oktober 1878 wird das sogenannte Sozialistengesetz im Reichstag verabschiedet. Das Gesetz verbietet sozialistische und sozialdemokratische Organisationen und deren Aktivitäten im Deutschen Reich. Wilhelm Liebknecht wird aufgrund des Gesetzes 1881 aus Leipzig ausgewiesen und muss im nahegelegenen Ort Bonsdorf leben. Wie andere Väter auch, will Wilhelm Liebknecht, dass seine Kinder eine bürgerliche Ausbildung erhalten. Es soll ihnen nicht wie ihm gehen, der sein Studium nicht abgeschlossen hat und immer wieder kaum für den Unterhalt der Familie sorgen kann. Damit Karl ab Ostern 1881 das städtische Nikolai-Gymnasium in Leipzig besuchen kann, borgt sich der Vater das Schulgeld bei Genossen. Im August 1890 beginnt Karl an der Universität Leipzig Jura zu studieren. Im gleichen Jahr fällt das Sozialistengesetz und die Familie Liebknecht darf nach Berlin umziehen. Nach dem Referendarexamen leistet Karl 1893-94 seinen Militärdienst bei den Gardepionieren in Berlin. Während seiner Referendarszeit in Arnsberg und Paderborn promoviert er 1897 an der Universität Würzburg. 1899 steigt er in die Anwaltskanzlei seines Bruders Theodor in Berlin ein. Nun kann er eine Familie ernähren. Am 8. Mai 1900 heiratet er Julia Paradies. Ein Jahr später kommt Wilhelm zur Welt. 1903 Robert und 1906 Vera. Im Jahr 1900 startet Karl Liebknecht auch seine politische Karriere. Er tritt der Sozialdemokratischen Partei bei, wenige Tage nach dem Tod des Vaters. Schon ein Jahr später wird er in die Berliner Stadtverordnetenversammlung gewählt. Noch vor der Wahl tritt er als Hauptredner auf einer Protestversammlung der Partei auf und wird mit einem Applaus empfangen, wie es sich die gefeiertste Primadonna nicht besser wünschen kann. So formuliert es der Vorwärts, die Parteizeitung. Bald entwickelt Karl Überzeugungen, die der herrschenden Parteimeinung widersprechen. So plädiert er auf dem Bremer Parteitag 1904 für eine spezielle antimilitaristische Agitation unter der Jugend und kassiert eine herbe Abfuhr. Die Argumentation der Partei, was sie im Kampf gegen Kapitalismus und Militarismus tut, reicht völlig aus. Ein Jahr später, beim Parteitag in Jena, versucht er es erneut. Aus dem Parteitagsprotokoll? In der Erkenntnis, dass der Militarismus und Marinismus der festeste Stützpfeiler der heute herrschenden Klassen ist, dass er ferner durch seine kulturfeindlichen Tendenzen und Bestrebungen jedes freie und rege Leben erstickt, ja die zu seinen Diensten eingezogenen Söhne des Volkes zu willenlosen Werkzeugen macht, ist es dringend erforderlich, dass hiergegen eine regelmäßige, planmäßige Agitation einsetzt. Als erste Aufgabe wird betrachtet, in jedem Jahre vor der Aushebung zum Militär oder zur See öffentliche Versammlungen abzuhalten, wo die jungen Leute, die eventuell Soldaten werden müssen, speziell über ihre sogenannten Rechte als Soldaten aufgeklärt werden müssen. Ferner, dass zu dieser Zeit Flugblätter desselben Inhalts verbreitet werden und darauf hingewiesen wird, dass sie von dem sogenannten Beschwerderecht den ausgiebigsten Gebrauch machen sollen. Auch dieser Antrag wird abgeschmettert. Manfred Scharrer. Dass man gegen den preußischen Militarismus war, das war Allgemeingut in der Sozialdemokratie. Aber Liebknecht hat versucht, eine praktische Politik gegen diesen Militarismus zu machen. In der Konsequenz lief diese Agitation und diese Vorstellung darauf hinaus, dass diese jungen Leute dann notfalls den Befehl verweigern, sollte preußisches Militär nach innen eingesetzt werden bei Unruhen. Und mit dieser Vorstellung stieß er in der Partei selbst auf keine Gegenliebe. Die SPD hatte ja eingeschüchtert durch das Sozialistengesetz Angst, alles, was über das polizeilich Erlaubte hinausging, anzufassen und fürchtete, sie käme dann in Schwierigkeiten. 1907 veröffentlicht Liebknecht die Schrift »Militarismus und Antimilitarismus« unter besonderer Berücksichtigung der internationalen Jugendbewegung. Er prangert darin an, dass sich der militaristische Geist und die nationale Demagogie massiv an Schulen, Universitäten und in vielen Vereinen ausbreiten und folgert, dass die Sozialdemokratie größtes Interesse daran haben müsse, dem Proletariat den Kadavergehorsam, die Disziplin und den Kasernendrill zu verekeln. Die Reaktion lässt nicht lange auf sich warten. Der preußische Kriegsminister Karl von Einem beantragt im April beim Oberreichsanwalt die strafrechtliche Verfolgung. Ein halbes Jahr später fällt das Urteil im Hochverratsprozess. Karl Liebknecht wird zu 18 Monaten Festungshaft verurteilt. Schon 12 Tage später muss er seine Strafe in der Festung Glatz in Oberschlesien antreten. Das skandalöse Urteil macht Karl Liebknecht zu einem der populärsten Sozialdemokraten. Bekannt ist Liebknecht, der Mann mit den schwarzen Augenbrauen, dem entschlossenen Blick hinter der Brille, dem Schnurrbart und dem markanten Kinn schon länger. Spätestens seit 1904, als er im sogenannten Königsberger Prozess 9 deutsche Sozialdemokraten vertreten hat, die illegal sozialdemokratische Agitationsschriften ins Zarenreich transportiert hatten. Der gewiefte Anwalt und überzeugende Redner wandelte den Prozess in eine Anklage gegen die politische Ordnung im Russischen Reich. Noch während seiner Haftzeit wird Karl Liebknecht im Juni 1908 ins preußische Abgeordnetenhaus gewählt. Im Januar 1912 zieht er mit gerade mal 40 Jahren als einer der jüngsten SPD-Abgeordneten in den Reichstag ein. Er ist auf dem Höhepunkt seines Erfolges und hat jede Menge zu tun, als Anwalt, Politiker mit 3 Abgeordnetenmandaten und Familienvater. Im August 1911 stirbt Karls Frau Julia. Im Oktober 1912 heiratet er Sophie Riss, die er als russische Studentin kennengelernt hat. Sophie kümmert sich um Karls Kinder, wenn er unterwegs ist, also ständig. Rosa Luxemburg schreibt im März 1917 halb bewundernd, halb genervt an einen Freund: Sie wissen vielleicht, wie er seit langen Jahren lebte. Nur noch im Parlament, in Sitzungen, Kommissionen, Besprechungen, in Hatz und Drang, stets auf dem Sprung von der Stadtbahn in die elektrische und von der elektrischen ins Auto. Alle Taschen vollgestopft mit Notizenblocks, alle Arme voll frisch gekaufter Zeitungen, die er doch unmöglich Zeit hatte, alle zu lesen. Leib und Seele mit Straßenstaub bedeckt und doch immer mit dem liebenswürdigen jungen Lächeln im Gesicht. Am Nachmittag des 1. August 1914 proklamiert Kaiser Wilhelm II. Die Mobilmachung. Jetzt ist nationales Zusammenhalten angesagt, rücken die Konflikte zwischen den Parteien in den Hintergrund. Die SPD beschließt, bis zum Ende des Krieges Burgfrieden zu halten und stimmt am 4. August geschlossen für die Kriegskredite. Auch Karl Liebknecht. Vor der ersten Abstimmung findet ja intern in der Fraktion eine Meinungsbildung statt und in der Fraktion gehört Liebknecht zu denjenigen, die die Kriegskredite ablehnen wollen. Aber er beugt sich dann der Fraktionsdisziplin und stimmt im Reichstag für die Kriegskredite. Nach meiner Meinung ist das nur möglich, weil Liebknecht im August 14 auch davon ausgegangen ist, dass Deutschland sich im Verteidigungsfall befindet. In diesem speziellen Fall hat die Sozialdemokratie vorher immer bekundet, dass wenn das Vaterland in Gefahr ist, sie natürlich das Vaterland genauso verteidigen würde wie jeder andere auch. Also das ist ja dann auch der Kernsatz des Parteivorsitzenden Hugo Haase im Reichstag. Je deutlicher wird, dass Deutschland keinen Verteidigungskrieg führt, desto unmöglicher ist es Karl Liebknecht, die Kredite weiter mitzutragen. Er verstößt gegen die Fraktionsdisziplin und stimmt als einziger in der zweiten Abstimmung im Dezember 1914 gegen weitere Kredite. Ein Tabubruch, bis dahin undenkbar in der Sozialdemokratie. Der Berliner Politologe Peter Lösche. Disziplin hat in der Geschichte der Sozialdemokratie immer eine große Rolle gespielt. Dahinter steckte natürlich die Überlegung, je stärker und besser die Schlagkraft unserer Organisationen ist, umso eher kommen wir Richtung des Sozialismus. Das heißt, wer die Fraktionsdisziplin brach, und zwar bei einer öffentlichen Abstimmung, der war, zurückhaltend gesagt, scheel angesehen von seinen Parteigenossen. Gleichzeitig sucht Liebknecht Verbündete im Kampf gegen den Krieg. Der Beginn der Zusammenarbeit mit Rosa Luxemburg. Er wird Mitglied der von Rosa Luxemburg gebildeten Gruppe Internationale, die sich zum sozialistischen Internationalismus bekennt und die sofortige Einstellung aller Kriegshandlungen fordert. Ab 1916 nennt sich die Gruppe Spartakusbund, nach Spartakus, der den römischen Sklavenaufstand von 73 bis 71 vor Christus anführt. Manfred Scherrer. Vor 1914 hatten sie wenig miteinander zu tun. Das ändert sich schlagartig mit Ausbruch des Krieges, wo das am Anfang kleine Häuflein der Kriegsgegner natürlich darauf angewiesen war, auch alle anderen Differenzen und vielleicht Animositäten hintanzustellen und das eine große Ziel zu verfolgen. Und das ist dann die Basis der Zusammenarbeit. Im Februar 1915 wird Karl Liebknecht zum Militärdienst eingezogen, trotz seiner politischen Immunität als Reichstagsabgeordneter. Er darf weiter an den Sitzungen des preußischen Abgeordnetenhauses und des Reichstages teilnehmen, aber keine Versammlungen außerhalb der Parlamente besuchen. Sämtliche Agitation in Wort und Schrift sowie das Ausstoßen revolutionärer Rufe sind ihm untersagt. Im Dezember 1915 stimmen 20 SPD-Abgeordnete im Reichstag gegen weitere Kriegskredite. Die Reichstagsfraktion beschließt daraufhin, alle Kriegsgegner aus der Partei zu werfen. Auch Liebknecht. Am 1. Mai 1916 organisiert er eine Antikriegsdemonstration auf dem Potsdamer Platz in Berlin. Seine Parole »Nieder mit dem Krieg, nieder mit der Regierung« bringt ihm den nächsten Hochverratsprozess ein. Im August wird er zu 4 Jahren und einem Monat Zuchthaus verurteilt. Aus dem Zuchthaus Luckau schreibt Liebknecht zahlreiche Briefe an seine Kinder, die ihn als liebevollen Vater zeigen, der sich Sorgen um die schulischen Leistungen seiner Söhne macht und sie immer wieder zu Disziplin ermahnt. Seiner Tochter Vera schreibt er zu ihrem 11. Geburtstag: »Mein liebstes Herzensmausegeburtstag, Kindelein. Einen Geburtstagskuss kriegtest du am Mittwoch schon. Jetzt schicke ich noch einige Dutzend nach. Just so viel, wie das kleine spröde Fräulein vom Papa irgend ertragen mag. Dein Papa.« In Luckau verfasst Liebknecht auch eine wissenschaftliche Abhandlung, in der er unter anderem versucht, einige der Theorien seines Patenonkels Karl Marx zu widerlegen. Das Manuskript bleibt unvollständig, denn Liebknecht wird im Oktober 1918 vorzeitig aus der Haft entlassen. Er reist nach Berlin, um den Spartakusbund neu zu organisieren. Denn während seiner Haftzeit hat sich der Bund der 1917 gegründeten Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, kurz USPD, angeschlossen. Das Angebot der USPD, einen Sitz im Vorstand zu übernehmen, schlägt er aus. Stattdessen sucht er den Kontakt zur Arbeiterschaft, genauer gesagt zum Kreis der revolutionären Obleute, einer Gruppe von revolutionären Industriearbeitern. Mit ihnen will er einen bewaffneten Aufstand gegen die Regierung planen, um den Krieg zu beenden. Der Versuch scheitert. Der Historiker Manfred Scharrer: Ich denke mal, dass mentalitätsmäßig Gräben und Wälden zwischen Liebknecht und diesen Industriearbeitern lagen. Die hatten eine ziemlich klare Vorstellung, wie man Aktionen organisieren kann und muss. Während der Liebknecht mehr eine spontane Vorstellung von Aktion hatte, er meinte, es reiche aus, schöne Parolen zu verkünden und die Menschen würden dann schon begreifen, wie sie handeln müssten. Und das passte nicht zusammen. 9. November 1918. Der Erste Weltkrieg ist verloren. Die Monarchie ist am Ende. Deutschland wird eine Republik. Die Frage ist nur, was für eine Republik? Der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann ruft vom Reichstag aus die Deutsche Republik aus. Karl Liebknecht erklärt im Berliner Schloss: Ich proklamiere die freie sozialistische Republik Deutschland, die alle Stämme umfassen soll, in der es keine Knechte mehr geben wird, in der jeder ehrliche Arbeiter den ehrlichen Lohn seiner Arbeit finden wird. Die Herrschaft des Kapitalismus, die Europa in ein Leichenfeld verwandelt hat, ist gebrochen. Die Regierung Scheidemann will eine verfassunggebende Nationalversammlung. Der Spartakusbund will eine Rätediktatur nach russischem Vorbild. Man kann sagen, in der alten Sozialdemokratie stand ein schwärmerisches und romantisches Verhältnis zur Revolution, die man gewaltsam gedacht hat, und auch mit dem marxischen Begriff der Diktatur des Proletariats, stand immer neben der Überzeugung, dass das Ziel die demokratische Republik sein müsse. Man musste sich entscheiden, wollte man eine Nationalversammlung auf demokratischer Grundlage oder wollte man eine Diktatur auf Basis von Arbeiter und Soldaten reden. Und die Spartakusgruppe, also ein kleiner Teil auch der Industriearbeiterschaft, entscheidet sich für diesen linksradikalen Kurs und für die Diktatur und gegen die Demokratie. Liebknecht und der Spartakusbund lösen sich Ende 1918 endgültig von der Sozialdemokratie. Sie gründen eine eigene Partei. Die Kommunistische Partei Deutschlands, kurz KPD. Liebknecht tut alles, um die sozialistische Revolution wirklich werden zu lassen. Er billigt nicht nur den Terror als proletarisches Kampfmittel, sondern auch den Bürgerkrieg als notwendiges Übel. Peter Lösche: Liebknecht hat gehofft, dass die Revolution kommt, und Revolution hieß dann eben auch Bürgerkrieg. Das heißt, Liebknecht ändert seine Position völlig, die er früher einmal eingenommen hatte. Der revolutionäre Aktionismus treibt ihn gleichsam voran. Zwischen der Gründung der KPD und der Ermordung Liebknechts liegen 15 Tage. Es sind Tage, in denen die KPD darauf hofft, die Nationalversammlung verhindern zu können, notfalls mit bewaffneter Gewalt. Eine Möglichkeit bietet sich am 4. Januar. Der Berliner Polizeipräsident Emil Eichhorn wird entlassen. In den folgenden Tagen gehen Tausende auf die Straße, um dagegen zu protestieren. Gegen den Rat von Rosa Luxemburg, die in der Roten Fahne vor zu großem Aktionismus warnt und die Zeit für eine Revolution noch nicht für gekommen hält, nutzt Liebknecht die Gelegenheit, zusammen mit den revolutionären Obleuten, für einen Putschversuch gegen die Regierung Scheidemann-Ebert. Eine gefährliche Aktion. Peter Lösche: Im Unterschied zu Lenin, der sehr genau wusste, wie er organisatorisch die Revolution herbeiführen wollte, nämlich durch eine Geheimorganisation von Berufsrevolutionären, hatte Liebknecht keine präzisen Vorstellungen, wie die Revolution obsiegen könne und was dann nach der Revolution eigentlich kommt. Der Putschversuch wird später als Spartakusaufstand bekannt. Reichskanzler Friedrich Ebert setzt gegen die streikenden Militär ein. Blutige Straßenkämpfe und Massenhinrichtungen sind die Folge. Nach den führenden Köpfen der KPD wird gefahndet. Es gibt Morddrohungen. Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg sind in Gefahr, verlassen Berlin aber nicht. Karl Liebknecht wird am frühen Abend des 15. Januar in der Wohnung eines Genossen in Berlin-Wilmersdorf verhaftet und ins Hotel Eden gebracht. Dort wird er geschlagen, gefoltert und kurz darauf von hinten erschossen. Rosa Luxemburg wird ebenfalls am späteren Abend ins Hotel Eden gebracht und ermordet. Rosas Leiche wird in den Landwehrkanal geworfen, Karls Leiche als unbekannte Leiche in einer Rettungswache abgeliefert. Im anschließend veröffentlichten Pressekommuniqué heißt es, dass Liebknecht auf der Flucht erschossen und Luxemburg von der Menge getötet worden sei. Karl Liebknecht wird am 25. Januar 1919 auf dem Friedhof in Friedrichsfelde beigesetzt. Sein Tod erweist sich als folgenreich. Peter Lösche. Die SPD war tief gespalten. Auf der einen Seite die Mehrheit Sozialdemokraten, auf der anderen Seite die USPD. Und in der Auseinandersetzung um den Beitritt zur Dritten Internationale spaltete sich dann die USPD. Die eine Hälfte ging zurück zur Mehrheitssozialdemokratie, zur SPD. Die andere Hälfte ging zur KPD, die damit überhaupt erst zu einer Massenpartei geworden ist. Wegen der Spaltung beschimpft die stalinistische KPD in der Weimarer Zeit die SPD als Sozialfaschisten und ist blind für ihren wahren Gegner, die NSDAP. Die politische Verantwortung für den Mord an Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg trägt die Mehrheitssozialdemokratie, was die Partei bis heute nicht aufgearbeitet hat. Man sah in Karl Liebknecht denjenigen, der die Fraktionsdisziplin, die Parteidisziplin gebrochen hatte, der als glänzender Agitator gegen die Mehrheitssozialdemokratie sich gewandt hatte, der die Revolution herbeirufen wollte, der mit rotem Kopf agitierte, und es stand mehrfach dann im Vorwärts, dem Zentralorgan der SPD, dass Liebknecht geisteskrank sei. Die Partei, die das Andenken an Karl Liebknecht später propagandamäßig ausschlachtet, ist die SED. Die Paraden in der DDR zu seinem Todestag gehören seit ihres Bestehens zum Pflichtprogramm. Manfred Scharrer. Er konnte viel leichter auf die Fahne geschrieben werden, weil von ihm ja keine Kritik an den Bolschewiki und an den russischen Sozialisten bekannt geworden ist, im Unterschied zu Rosa Luxemburg. Aber er war ja auch kein Theoretiker, also er wurde ja nie als Theoretiker in Anspruch genommen, sondern eben als der Held, der gegen den Krieg aufgestanden ist und der dann die KPD mitbegründet hat und der dann sogar den Aufstand gewagt hat. Trotz alledem. Einige der Entscheidungen und Aktionen Karl Liebknechts sind aus heutiger Sicht nicht mehr nachzuvollziehen. Doch er verdient Respekt. Für seinen Kampf gegen den Militarismus, den Krieg und seine Unerschrockenheit, mit Tabus zu brechen.